Mit ihren Forschungsarbeiten am Caranhão-See in einem Waldschutzgebiet des brasilianischen Amazonasbeckens konnten die Paläoökologin Yoshi Maezumi von der Universität Amsterdam und ihre Kollegen nachweisen, dass die Waldbewirtschaftung im Laufe von 4500 Jahren nicht nur zu einem vermehrten Auftreten essbarer Pflanzenarten geführt hat, was sich in den Sedimenten des Sees nachweisen lässt, sondern auch Auswirkungen auf die Zusammensetzung der umgebenden Wälder hatte. Dennoch, sagt Yoshi, in welchem Umfang die Menschen an der Abholzung und Brandrodung im Zusammenhang mit dieser frühen tropischen Landwirtschaft beteiligt waren und welche Folgen die Landnutzung durch Menschen auf biologische Vielfalt, Böden, Niederschläge und Temperatur hatte, sollte durch den Vergleich detaillierter, gut datierter, beispielhafter Befunde genauer geklärt werden. Das Gleiche gilt auch für Südostasien, Südchina, große Teile des tropischen Afrika und die meisten Inselökosysteme, die wir auf unserer Rundreise durch die Tropen kennengelernt haben. Dort beschränken sich Forschungsarbeiten derzeit häufig auf lokale Vergleiche. Die Zusammenführung archäologischer Befunde mit Daten über frühere ökologische Verhältnisse und die Erstellung regionaler Modelle für die Systeme der Erde ist ein wichtiges Gebiet für weitere wissenschaftliche Arbeiten. Aber die Auswirkungen der Aktivitäten lebensmittelproduzierender Gesellschaften auf die tropische Umwelt und die Systeme der Erde nahmen weiter zu. Wie wir in Kapitel 9 erfahren haben, waren in vielen dieser Regionen vor 2500 bis 500 Jahren die verschiedensten bevölkerungsreichen städtischen Siedlungen, Staaten und Großreiche entstanden. Besonders eindrucksvoll konnte man mit LIDAR und anderen Fernerkundungsverfahren nachweisen, in welch großer Zahl Menschen die Tropen bevölkerten. In der Neotropis, das heißt in Nord- und Mittelamerika, lebten die klassischen und postklassischen Maya in weitläufigen Stadtlandschaften, bauten Nutzpflanzen an und bewirtschafteten die Wälder. Neueren Befunden zufolge lebten um 800 nach Christus bis zu 11 Millionen Menschen in der Region. Schätzungen über die von dieser Bevölkerung vorgenommene Abholzung wurden mittlerweile in Klimamodelle einbezogen und legen die Vermutung nahe, dass der Niederschlag in der Region durch die mittelamerikanischen Stadtgesellschaften um 5 bis 15% zurückging. Dürreperioden verstärkten sich und trugen in trockenen Tieflandregionen möglicherweise ebenfalls zu Problemen mit der Nachhaltigkeit bei. Hinzu kommen noch die riesigen land- und wasserwirtschaftlichen Eingriffe der Dreierallianz des Aztekenreiches im Tal von Mexiko und ihrem gesamten Herrschaftsgebiet. Weiter im Süden, im Inka-Reich, mit seinen rund 20 Millionen Menschen, baute man umfangreiche Terrassenanlagen und Bewässerungssysteme, für die ganze Gebirge und Abhänge entwaldet wurden. Die Inka-Herrscher kämpften mit der Anpflanzung von Bäumen und mit Vorschriften zum Holzverbrauch ständig gegen die Bodenerosion. Andere demografische Schätzungen sprechen von weiteren 8 bis 20 Millionen Menschen in den Gartenstädten des Amazonasbeckens. Und auch diese veränderten mit ihren umfangreichen Erdwerken, Siedlungshügeln und Verbindungswegen vor 500 Jahren dauerhaft die Zusammensetzung der Wälder, die Dynamik von Regeneration und Sukzession, ja vielleicht sogar nicht nur die oberirdischen Wälder, sondern auch den Nährstoffgehalt und die Fruchtbarkeit des Bodens darunter.